Sie schreibt nicht, dass sie dann doch, nachdem in der folgenden Zeit einige als Juden bekannte Genossen verschwunden waren, begann, ihre kupferroten Haare zu färben, für die sie schon in ihrer deutschen Kindheit als Jüdin gehänselt worden war. Sie schreibt nicht darüber, dass sie und ihr Mann von ihren sowjetischen Genossen aufgefordert wurden, einen Zug nach Nowosibirsk zu besteigen, dass sie sich versteckten, statt den Zug zu besteigen. Ein mit ihnen befreundeter deutscher Maler hatte, dem Parteibefehl folgend, einen solchen Zug bestiegen und war beim Bau eines Staudamms in Kasachstan verhungert. Während draußen der Kuckuck ruft, ruhen ihre Finger auf den Tasten der Schreibmaschine. Der Dichter, der sie damals versteckte, hatte in einem Gedicht das Heimgehen als Übersetzen ans Ufer des Todes beschrieben. Damals haben sie das Schweigen gelernt. Und dieses Schweigen war nach allen Entbehrungen das größte Geschenk an ihren Traum, der so groß blieb, dass jeder einzelne der Genossen ganz allein war, wenn er darin umherging. Der Dichter, der sie damals versteckte, bewohnt jetzt mit seiner Frau ein Sommerhaus auf der anderen Seite des Sees. Heute Nachmittag werden die beiden vielleicht bei ihnen am Steg anlegen, mit dem Motorboot aus dunkel glänzendem Holz. Dann wird der Freund ihrem Mann das Seil zuwerfen. Wird ihr Mann das Seil auffangen und es am Steg festknoten? Wird die Enkelin ihrem Großvater dabei zuschauen und sich die Acht, die das Seil macht, wenn es um die Halterung geschlungen wird, gut merken? Ich kehre heim. Der Schauspieler, der sich ein paar Grundstücke weiter einen Bungalow gebaut hat, ist kürzlich bei einem Gastspiel im Westen geblieben und wird demnächst seine Frau und den kleinen Sohn nachholen. Der Bungalow ist schon versiegelt. Hellblaue Fliesen hatte er für sein Bad haben wollen. Hellblaue Fliesen gab es in diesem Teil Deutschlands nicht. Wo der neue Mensch anfangen soll, kann er nur aus dem Alten wachsen. Kuckuck, Kuckuck. Die neue Welt soll die Alte fressen, die Alte wehrt sich, das Neue und das Alte wohnen beieinander im selben Körper. Wo viel verlangt wird, bleibt mehr aus. Bei ihrer Rückkehr nach Deutschland hatten sie und ihr Mann es lange nicht über sich gebracht, Menschen, die sie nicht kannten, die Hand zu geben. Geradezu körperlich geekelt hatte es sie vor all jenen, die aus freien Stücken geblieben waren. Ihr Mann hatte sogar gezögert, seine Mutter und die Schwestern, die im Westen Deutschlands lebten, nach seiner Rückkehr jemals wieder zu besuchen. Ihren einzigen Besuch in der westdeutschen Stadt unternahmen sie dann auch nur, um ihrem Sohn die Großmutter zu zeigen. Und weder sie noch ihr Mann gaben dabei der Mutter oder den Schwestern zur Begrüßung die Hand. Sie bemerkten, dass diese Unterlassung auf Gegenseitigkeit beruhte. Ein Bild und ein paar Möbel hatten sie unmittelbar vor der Flucht nach Prag bei den Schwestern ihres Mannes untergestellt. Die Mutter und die Schwestern ihres Mannes saßen jetzt an diesem Tisch, auf diesen Stühlen, das Bild hing an der Wand. Auch sie und ihr Mann saßen auf den Stühlen, als seien sie bei sich selbst zu Besuch. Den beiden Kommunisten fehlten die Worte, um von jenen Deutschen, mit denen sie früher einmal verwandt gewesen waren, das eigene zurückzuverlangen. Später, als der Sohn schon ohne Begleitung mit der Bahn fahren konnte, ließen sie ihn, als er es sich wünschte, noch zweimal allein zu seiner Großmutter reisen. Jetzt ruft der Gong sie zum Essen. Sie geht durch das Schrankzimmer und den Flur bis zum Bad, wäscht sich dort die Hände, die Fingerkuppen sind vom Wechseln des Farbbands schwarz gefleckt. Sie blickt in den Spiegel, richtet ihr Haar, schließt den rechten Flügel des kleinen Fensters, der zum Lüften geöffnet war. Nun ist das Mosaik aus bunten Quadraten wieder vollkommen. Bevor sie zum Essen hinuntergeht, betritt sie noch schnell das Vögelchenzimmer, um sich eine Jacke aus dem Wandschrank zu nehmen. Denn im Haus ist es selbst im Hochsommer immer kühler, als man erwartet. Das Vögelchenzimmer hat seinen Namen von dem kleinen eisernen Vogel, der auf dem Geländer des Balkons angeschmiedet ist. Während der Schulferien wird es von ihrer Enkelin bewohnt. Die Enkelin schlägt den Gong unten, jetzt zum zweiten Mal, womöglich aus Ungeduld oder weil es ihr einfach Spaß macht.